Jeden Tag sind neue Nachrichten über den erfolgreichen Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong der D-Völker zu hören. Im Kreis Yonsa würden die Angehörigen der koreanischen Volksarmee, die die Auspackung der Fundamente der Wohnhäuser von 35.000 Kubikmeter an nur einem Tag beendet hatten, die Betonierung der Fundamente in 3 Tagen aus und haben nun mit dem Skelettbau begonnen. Am 28. September würden die Armeeangehörigen im Kreis Gyeonghung das Verputzen der inneren und äußeren Wände der Wohnhäuser für 100 Familien in der Schlussphase durch. Die Angehörigen der Baustoßtrupps und die Erbauer, die in die nördlichen Überschwemmungsgebiete gesandt wurden, fingen mit dem Bau der Wohnhäuser für mehr als 7.400 Familien an. Sie haben schon die Auspackung der Fundamente der Wohnhäuser für 5.100 Familien und die Betonierung der Fundamente der Wohnhäuser für 1.800 Familien beendet. Das Ministerium für Elektroenergie hat den Wiederaufbau der Umspannwerke und Elektrizitätsleitungen abgeschlossen und versorgt fast alle Katastrophengebiete mit Strom. Das Ministerium für Maschinenbau stellte die Leitungsdrähte und die elektrischen Maschinen einschließlich des Transformators in großen Mengen her und schickte sie an die Front für Wiederaufbau der Katastrophengebiete. Die Eisenbahnverwaltung Zhongzhen transportierte bisher die Baumaterialien für die Schadenbeseitigung, darunter Zehntausende Tonnen Zement, Tausende Tonnen Eisen und Stahl und Rundhölzer.